In dieser Zeit war wiederum eine Veränderung mit Bastian vor sich gegangen. Zu all den Gaben, die er seit seiner Begegnung mit dem Mondenkind empfangen hatte, war nun auch noch der Mut gekommen. Und wie jedes Mal, so war ihm auch diesmal etwas dafür genommen worden, nämlich jede Erinnerung an seine frühere Ängstlichkeit. Und da es nun nichts mehr gab, wovor er sich fürchtete, begann unmerklich zunächst, dann immer deutlicher, ein neuer Wunsch in ihm Gestalt anzunehmen. Er wollte nicht mehr länger allein sein. Auch mit dem bunten Tod war er ja doch in gewissem Sinne allein. Er wollte bewundert werden. Und eines Nachts, als er wieder dem Wachstum von Perelin zusah, fühlte er plötzlich, dass dies das letzte Mal war, dass er von der Herrlichkeit des leuchtenden Nachtwaldes Abschied nehmen musste. Eine innere Stimme rief ihn fort. Er warf noch einen letzten Blick auf die glühende Farbenpracht, dann ging er hinunter in die Grabeshöhle Grau-Gramans und setzte sich in der Finsternis auf die Stufen. Er hätte nicht sagen können, worauf er wartete, doch er wusste, dass er sich in dieser Nacht nicht schlafen legen durfte. Er war doch wohl im Sitzen ein wenig eingenickt, denn plötzlich fuhr er hoch, als habe jemand ihn beim Namen gerufen. Die Tür, die zum Schlafgemach führte, war aufgesprungen. Aus dem Spalt fiel ein langer Streifen rötlichen Lichts durch die dunkle Höhle. Bastian erhob sich. Hatte sich die Tür für diesen Augenblick in den Eingang zum Tausend-Türen-Tempel verwandelt? Unschlüssig trat er an den Spalt heran und drehte sich noch einmal nach Grau-Graman um, der reglos und mit toten Steinaugen auf seinem Sockel saß. »Leb wohl, Grau-Graman, und danke für alles. Ich werde wiederkommen, ganz bestimmt. Ich komme zurück.« Dann schlüpfte er durch den Türspalt, der sich sogleich hinter ihm schloss. Bastian wusste nicht, dass er sein Versprechen nicht halten würde. Viel, viel später erst sollte einer in seinem Namen kommen und es für ihn einlösen. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.